Byte FM. Es ist 23 Uhr. Ihr hört heute eine Orbit-Wiederholung vom 13. Januar 2022. Freut euch auf zeitlosen Deep House und die sanften Grooves und süßen Melodien von Mr. Fingers, aka Larry Heard. Orbit. Mr. Fingers, aka Larry Heard, groovt uns mit diesem Track sanft in ein neues Jahr, in dem ich auf viel gute Musik und tolle Neuerscheinungen hoffe. Ihr hört die erste Ausgabe von Orbit und die erste Erstausstrahlung auf UKW in Hamburg. Also hallo auch an alle, die vielleicht gerade im Auto zuhören. Am Mikrofon ist wie immer für euch Clarissa Lorenz. Bald 30 Jahre ist das Album alt, um das sich diese Ausgabe dreht. Introduction ist Larry Heards erstes Album beim Label MCA und sein zweites als Mr. Fingers. erschien am 23. Juni 1992. Zuvor erschien seine LP Amnesia und einige Singles und EPs unter diesem Namen. Doch dieser war nicht Larry Hurts einziges Pseudonym. Mehr dazu später in dieser Sendung. Jetzt gibt es erstmal noch mehr Musik. Track Nummer 5, Survivor, machte den Anfang. Hier folgt das etwas jazzigere No. we can and I know that we will. Byte FM. Got a Love Thing von Cece Peniston. Haus aus dem Jahr 1992, als Single gestern vor 30 Jahren erschien. Das dazugehörige Album Finally veröffentlichte Cecilia Veronica Peniston, so Cece Penistons bürgerlicher Name, Ende Januar im selben Jahr. Und das eben gehörte Stück, aber auch Finally, stiegen als Hits in die Billboard-Charts ein. Ihr hört einen weiteren Track von der Platte, bevor wir uns wieder Mr. Fingers bzw. Larry Hurd widmen. Keep on walking. Sitting, waiting, anticipating. FM. Ihr hört Orbit bei Byte FM mit Musik aus dem Chicago der 90er Jahre. Das ist Closer von Mr. Fingers Album Introduction aus 1992. Ein Track, der mein Favorit des Albums ist und der einen ähnlichen Vibe hat wie auch Survivor, das erste Stück in dieser Sendung, aber noch mehr Uptempo mitbringt. Und überhaupt sind die Tracks auf diesem Album in ihrem gemächlichen Mittempo sehr ähnlich und auch, was den Stil der Vocals angeht. Wir lauschen im Kontrast mal dem Projekt, das Larry Heard vor seiner Solokarriere hatte. Als Fingers Incorporated veröffentlichte der Produzent zusammen mit den Sängern Ron Wilson und Robert Owens 1988 unter anderem diesen Track Never No More Lonely. Der Mann mit den flinken Händen, Mr. Fingers, zusammen mit Ron Wilson und Robert Owens, mit dem er Ende der 80er Fingers Incorporated gründete. Ihr habt Never No More Lonely vom Album Another Side aus 88 gehört. Larry Hurt, aka Mr. Fingers, hatte in den 80ern zunächst Schwierigkeiten, mit seiner Musik einen Durchbruch zu erzielen, zumindest in den Clubs, da er kaum Kontakt in die Clubszene hatte, sondern eher in die Live-Musikszene. Spätestens der Kontakt aber zu Owens, der sowohl DJ als auch talentierter Gospelsänger war, half ihm, seine Musik zu vermarkten. Der Track Can You Feel It von Fingers Incorporated war einer der ersten sogenannten Deep House Tracks und ist heute ein Klassiker. Ihr hört einen weiteren Track vom einzigen Album des Mr. Fingers Projekt Fingers Incorporated mit Larry Hurt, Ron Wilson und Robert Owens. Das ist So Glad. To me, I'm so glad. Ooh, baby. FM. On a Corner Called Jazz von Hauspionier Mr. Fingers. Dieses deutlich jazz-infizierte Stück von seinem Album Introduction ist ein Hinweis auf Larry Hurts Herkunft und musikalische Prägung 1960 wurde er im Süden Chicagos in eine Familie mit Affinität zu Jazz und Gospel geboren. Er begann bereits in jungen Jahren auf dem Klavier, das zu Hause stand, zu improvisieren und Platten zu kaufen. Er lernte Gitarre, Bass und Schlagzeug, um später dann seine große Liebe für Keyboards und Synthesizer zu entdecken. Ihr hört ein weiteres Stück von seinem Album aus 1992, das ganz ohne Vocals auskommt, Children at Play. Children at Play. Ein weiteres Stück von Mr. Fingers aus Chicago. Seine Platte Introduction aus dem Jahr 1992 wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Die ausgeklügelten Harmonien auf diesem Album erzeugen im Gegensatz zum damals aufkommenden industriellen Techno eine eher sanfte Form des Trance, lassen den ein oder die andere in außerweltliche Sphären schweben. Das hier ist die Dub-Version von What About This Love. Die bringt zum Abschluss nochmal tiefgehende und doch sanfte Grooves und Melodien zu euch und ist dabei überraschend zeitlos. 89 bereits erschienen, aber in einer anderen Version auch zu finden auf der Fingers LP Introduction. In 2 Wochen hört ihr an dieser Stelle wieder eine neue Ausgabe von Orbit. Am Mikrofon war für euch Clarissa Lorenz. Macht's gut. Thank you. Das war eine Wiederholung der Sendung Orbit vom 13. Januar 2022. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Spaß mit Byte FM wünscht euch Clarissa Lorenz. Ihr hört Byte FM und darüber freuen wir uns sehr. Ein leidenschaftliches Radioprogramm, nicht durch Gebühren finanziert und nicht durch Werbespots. Vielleicht fragt ihr euch, aber wie kann das gehen? Wie können wir das machen ohne Gebührengelder oder Werbespots? Und vielleicht wisst ihr auch schon die Antwort, sie ist nämlich ganz einfach. Es geht nur mit euch. Als Mitglieder im Verein Freunde von Byte FM sorgt ihr dafür, dass wir unsere Miete bezahlen können, Strom bezahlen können, Server bezahlen können und auch unser Team hoffentlich irgendwann so, wie es angemessen wäre. Das fände ich sehr schön und wenn ihr das genauso schön findet und gut findet, was wir machen und ihr uns noch nicht unterstützt, dann werdet Freundin, werdet Freund von Byte FM für 60 Euro im Jahr. Ermäßigt sind es sogar nur 40 Euro über die Byte FM Homepage Menüpunkt Freunde. Wir sagen das nicht nur einfach, es ist wirklich so. Wir brauchen euch. Vielen Dank.